20:03 Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Verkehrsmeldung. L114 Bötzingen-Eichstätten, Kreis Breisgau, Hochschwarzwald nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Sperrt ganz schnell eure Muttis ein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, mit wem ich rede, ist doch klar, Charlie 2000 ist wieder da. Ach, da gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow, Charlie ist wieder im Radio. Hallo, Nachtschwärmer. Hier ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden. Heute geht's wieder rund hier. Ein super starkes Gewinnspiel. Mächtig viel Spaß. Und El Bambi, den Schrecken der Nation. Also dranbleiben! Hallo Nachtschwärmer, heute am Montag. So, schon der erste Tag in der Woche schon hinter euch. Na also, aus einem Gewinnspiel haben wir heute natürlich einen Live-Mitschnitt vom Samstag von Radio Ladies First live unterwegs in Horb am Neckar. Und natürlich haben wir noch einen auch dabei, ganz klar. Wisst ihr wen? Dieser Dieser Mann ist zufällig Al Bundy. Ah, interessant. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Cuatro, tres, dos, uno. Howdy. Uno, dos, tres, cuatro. I wanna rock the place. One, two, three, four. I wanna rock the place. I can't see no space. I wanna see you down. We've come to funk your town. Dim, dim, dim, dim, dim. Also Ruhe jetzt, Quatsch. Also ausziehen tue ich mich nicht. Ruhe jetzt, ihr Ferkel. Faces, faces everywhere. Faces to unlimited. Look around you. Do you see the face? So, nach Schwimmer, wir waren ja vergangenen Samstag in Horb am Neckar. Und einige von euch auch. Und da haben wir Aufnahme gemacht, aber die ist nicht so besonders. Muss ich jetzt schon sagen. Und der Cut ist noch schlimmer, den ich gemacht habe. Und zwar ist es folgendermaßen: Zwei-Kanal-Technik. Auf einen Kanal kommt das Originalsignal. Auf dem zweiten Kanal, das ist bei euch links oder rechts dann, kommt das Hallenmikro. Da war in der Halle Mikrofone aufgehängt und dann hört man so, wie die Stimmung rüberkommt. Ja? Also hören wir uns mal rein. Vom vergangenen Samstag live Radio Ladies Fest mit Charlie 2000 aus Horb am Neckar. Oh, no! Ganz neuer Stereo-Effekt. Wie? Nacht schwimmer? Hier ist Aufzeichnung live von unserer Veranstaltung vom vergangenen Samstag in Horb am Neckar. Und das ist ein Cut, ist also gekürzt und ganz schlecht, und zwar von mir. Uhr, für alle, die sich zugeschaltet haben, hier ist ein Zusammenschnitt unserer Live-Übertragung vom Samstag aus Horb am Neckar. Und ich habe das einfach mal zusammengeschnitten und auch, dass das Publikum dabei ist, dass ihr mal sehen, was da los ist, was da für eine Stimmung ist. Ja, da läuft natürlich alles Heavy, Reggae, Deutsche Welle, Techno und so weiter. Ja, ja. Okay, das war Teil 1 unserer Live-Übernahme meines Mitschnitts hier. Hier ist die 100,4. I got you. Der neue Angestellte hat der Chefin unter den Rock gefasst. Sind Sie verrückt geworden? Fragt sie ihn an. Aber wieso? Rechtfertigt er sich. Sie sagten doch, ich müsse mich von unten hocharbeiten, wenn ich bei Ihnen etwas werden sollte. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Aber Winnie, noch schneller als sonst, ne? You are my sunshine. Oh, Freude. Ein affengeiles Programm. Hi. Wir bringen heiße Action. Turbo Power. Kein Problem, Mann. Super, super. Hi, das ist Charlie 2000. Super, super. Jetzt kommt die Werbung! Kapische! Es war gerade 20:30 Uhr, Radio Ladiesfest aus Baden-Baden. Die Gefahr durch einen Falschfahrer auf der B29 Waiblingen-Schondorf zwischen Weinstadt Endersbach und Remshalden-Grunbach besteht nicht mehr. Sunoco has the taste, Sunoco has the fruit. It's fresh, it's fruit, it's taste, it's good. Oh, Sunoco. Sunoco has the taste, Sunoco has the fruit. It's fresh, it's fruit, it's taste, it's good. Sunoco, frisch, fruchtig. Und nur original mit dem roten Punkt. Coupé, die leise Bar am Durlacher Tor in Karlsruhe. Kennen Sie sie? Unser Geheimnis ist der Charme. Coupé, die leise Bar am Durlacher Tor. Na, auch noch so müde? Vielleicht sollten Sie sich zur Aufmunterung mal ein paar Betten beim Einrichtungshaus Strohmeier anschauen. Denn wie man sich bettet, so schläft man. Strohmeier Bellheim. Möbel gegen die Langeweile. Erlebe die Vielfalt bei Strohmeier Bellheim. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar. Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zicke, zicke, zicke, zicke, hoi, hoi, hoi. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Und ich komme rein? Ne, ich bin schon da. Die Termine fürs kommende Wochenende. Freitag, 8. Oktober, Weiterdingen. Das ist in der Nähe von Singen im Hegau. Weiterdingen Festhalle. Samstag, 9. Oktober kommen da. Zum einen Denkingen bei Speichingen Festhalle. Dornstetten, die Stadthalle, ist in der Nähe von Freudenstadt. Zwischen Freudenstadt und Horb, so gesagt. Und Altenheim. Das ist bei Offenburg. Festhalle Altenheim. Wie immer blau. Blau, aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Komm Charlie, komm Charlie, fang nicht Charlie, Charlie. Oh Charlie, dreh noch mal den Plattenteller, mach noch mal die Lichter schneller. Spiel mit mir. Hallo, ich bin's, Bernd Schumacher von 5x5. Ab sofort senden wir wieder täglich, Montag bis Freitag, allerdings auf einem ganz, ganz neuen Sendeplatz, nämlich erst um 18.30 Uhr. 5x5 um 18.30 Uhr. Spiel mit mir das Spiel. 5x5. Natürlich in Sat.1. Shine, let it shine, feeling that you're giving, let your emotions. 20.36 Uhr. Heute am Montagabend. Hallo Nachtschwärmer. Hauka, Shine On. Ziemlich neu. Tja, wer immer auf dem neuesten Stand sein will, der muss halt die 100,4 einschalten. Und hier kommt, bekommt er auch Songs, die er wirklich nicht überall hört. Ehrlich! Super Show! Und jetzt kommt unser Gewinnspiel. Da kommt ein alle heißer Mix. Ach du großer Schwenk, da kommt er schon. Action bitte. Hallo Freunde! Papa, Papa, Brand. Ach komm, der Flug geht ab. 1, 2, 3, 4, hört mal her, ihr Leute, kommt und haltet euch gut fest. Radio Games, we have many questions. 5 Interpreten werden gesucht, Nachschwimmer. Und zusätzlich noch, am Anfang kommt ein Stück von einem Film. Da möchte ich wissen, wie heißt denn der Film? Ist ziemlich alt, aber immer noch ein Klassiker, immer noch, kommt immer noch in die Kinos ab und zu. Also 5 plus 1, okay? Aber für euch kein Problem. Das sind nämlich mal die absoluten Nachtschwärmer-Songs drin. Junge, wie viel Fantasie und wie viel Zauber liegen in diesem Wort. Und wie märchenhaft und wundersam ist die Geschichte des kleinen Jungen, der Mowgli hieß. Es begann damit, dass eines Tages die Stille im Dschungel durch fremdartige Laute gestört wurde. Es waren Laute, wie man sie hier bisher nie gehört. Da lag ein Menschenkind. To the beat, to the arm, to the beat, to the arm. Wanna rock your body, wanna rock. 20.42 Uhr. Hier ist unser Gewinnspiel. Uhr und 46, heute Montag. Ja, was sagt ihr zu dem Gewinnspiel? Sieben zwei zwei neun dreißig siebenundsiebzig dreißig. 20.49 Uhr. Den haben wir öfters drin im Mix, eh? Der gilt aber nur als einmal Nachtschwärmer. Und das gilt auch für dich. Hey, Kim, komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? Schön, seid ihr einverstanden, wenn wir noch einen dazu machen? Ja? Okay. Und immer wieder probieren. We'll be right back. Hell, wie wäre das für dich? Wäre das für dich, weißt du, so ein Mix? So. Hast du überhaupt ein CD zu Hause? Al Bundy, hast du ein CD? Charlie, du bist eine echte Dumpfbacke. Also nicht. Meine Leitungen glühen im wahrsten Sinne des Wortes. Zehn Leitungen sind voll, jetzt probiere ich, gehe mal in eine rein. Wen habe ich bitte? Roger Walter, 22 Sindelfingen, hallo, ciao. Der Roger aus Sindelfingen, er ist 22. Roger, 5 in der Brenn brauche ich. Und? Also machen wir es mal spannend. Sie wird sagen, The Good Man. Ja, Give It Up. DJ Bobo. Ja. Culture Beat. Mhm. U96. Ja. Trans X mit Living on Video. Jetzt ja. Wird spannend mit dem Film. Ja, mit dem Film, genau. Walt Disney. Ja, das machen wir von Walt Disney. Einer der berühmtesten Filme, und zwar das Dschungelbuch war. Ja! Roger, du hast gewonnen. Bleib dran, super. Spitze. Den Tee wie immer, Milord. Natürlich wie immer, James. Aber dann gnadenlos mit Try me out, please, baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you, honey, let me be yours. Wanna love you, try me out, please, baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours. So, das hätten wir. Schwabikowski. Pfoten weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Uhr, 2 Minuten Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Verkehrsmeldung. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Appenweier und Aachen. Baustelle 6 Kilometer stockender Verkehr.